Deutschlandfunk Kultur. Hörspiel. Am Mikrofon ist Stefanie Hoster, die Redakteurin der heutigen Sendung mit dem Hörspiel Orangen vor ihrem Fenster aus dem Jahr 1964. Der Autor Jörg Federspiel war Schweizer, geboren 1931 in Grafsthal bei Kemptal, christkatholisch getauft, was in der Schweiz ein Minderheitsbekenntnis war. Er war Journalist, Schriftsteller, jemand, der die Augen nicht verschloss. Das Hörspiel Orangen vor ihrem Fenster steht am Beginn von Federspiels Schriftstellerkarriere. In den Rollen des Concierge und seiner Frau hören Sie die deutschen Schauspieler Gustav Knuth und Elisabeth Lennartz. Die beiden waren auch im wirklichen Leben ein Paar. Sie hatten während des Dritten Reichs in Deutschland Engagements und Filmrollen, zogen Mitte der 40er Jahre in die Schweiz. Ja, was soll's denn sein? Ich möchte fragen, ob hier ein Zimmer zu vermieten ist, in diesem Hause. Was? Hier, bei uns? Wie kommen Sie bloß auf die Idee? Seit Jahren vermieten wir keine Zimmer mehr. Früher an Verwandte, während des Krieges. Man hat mich auf Ihr Haus verwiesen, 18 Rue Saint-Loche. Das ist doch die richtige Adresse, nicht wahr? Auf unsere Adresse hat man sie? Wer denn? Wo? Autofahrer, Touristen, an einer Tankstelle. Ich weiß nicht. Mein Mann übermalt gerade die Zimmerwände im oberen Stock, weil Sie ihn sprechen wollen, obwohl... Sehr gerne, Madame. Bus, komm doch, komm schön. Ja, so, schön hier bleiben. Eine schöne Katze. Lieben Sie Tiere? Es geht nichts über Tiere, sage ich immer. Im Grund was viel Besseres als ein Mensch. Wirklich. Mein Sohn. Er ist im Krieg gefallen für das Vaterland, 1943. Er liebte die Tiere abgöttisch. Ja? Abgöttisch. Entsetzlich war es. Furchtbar. Für mich war es am schlimmsten. Mein älterer Bruder ist auch gefallen. Bei Saint-Lô. Ganz am Schluss. Mein Sohn ist viel schlimmer. Wird Ihnen jedermann bestätigen. Er war in der Widerstandsbewegung. Dort wurde er verwundet. Schließlich... starb er wegen der Leber. Kam ganz plötzlich. Der Tod? Nein, die Leber. Er wurde gelb wie ein Kanarienvogel, auch in den Augen. Und als ich von einem Besuch bei meiner Schwester zurückkam, sie ist sehr reich, ihr Mann ist Zahnarzt, da sag ich, die Beleuchtung ist schlecht, sag ich. Und mein Mann geht raus und holt im Kasten, einem Erbstück mütterlicherseits, eine neue Glühbirne. Und da ist er schon vollkommen gelb. Er stöhnt und er bricht sich und ich will raus, um den Topf zu leeren und wie ich wieder reinkomme, da beginnt er zu röcheln. Bis zum Abendbrot. Und dann, mein Gott, man ist ja nicht abergläubisch. Trotzdem, in diesem Augenblick kollern die Bücher vom Gestell. Es waren so Bücher mit Tieren drin abgebildet. Tiere liebte er abgöttisch. Wirklich? Wirklich sehr merkwürdig. Aber das liegt ja nun mehr als 12 Jahre zurück, ich weiß. Was wollte ich bloß sagen? Ah ja, natürlich. Gehen Sie hinauf und reden Sie mit meinem Mann. Er pinselt oben im zweiten Stock herum. Wie lange wollen Sie denn bleiben? Sie sind Deutscher, nicht wahr? Ja. Hab ich sofort gesehen. Ihr Hut, Ihr Mantel, Ihre Augen. Alles. Für solche Dinge habe ich einen Blick, wissen Sie. Man hat das oder man hat das nicht. Passen Sie auf! Überall klebt Farbe. Auch die Tür ist frisch gestrichen, aber dort auf der Fensterbank, da können Sie Platz nehmen. Meine Frau... Mein Herr, Sie haben sie ja gesehen und gehört. Sie hat mich sehr freundlich empfangen. Schon recht, schon recht. Sie hat Ihnen wohl von unserem Sohn erzählt, denke ich. Starb als Held und beinahe in der Resistance. Beinahe. Sie suchen eine Wohnung? Eigentlich für meine Frau. Ich selber, das Geschäft, ich meine, zeitlich... Ja, ich verstehe. Selten, dass Touristen im Frühjahr hierher kommen. Nun, das ist keine kurzweilige Stadt. Doch der Flieder, riechen Sie? Wenn ein Auto vorbeifährt, wird der Duft aufgewirbelt. Herrlich. In meiner Stadt wird bestenfalls Kohlenmonoxid aufgewirbelt. Sie sind Deutscher? Ja. Dort ist wohl alles wieder aufgebaut, modern. Ja, beinahe alles. Hier ist wenig zerstört worden, wir hatten Glück. Aber es sind alte Mauern, überall sind alte Mauern. Nicht nur in diesem Quartier, die Stadt ist alt. Es heißt, Karl der Große soll sie erbaut haben. Später kam ein Sarazenenzug bis in diese Gegend. Noch später waren es die Deutschen, ihre Landsleute. Ich war hier während der Besetzung, in der Gegend wenigstens. Nicht lange, aber... Sie sind alte Mauern. In der Nacht glaubt man, so weinen, flüstern zu hören. Steine können reden, sagt man. Glauben Sie daran? Ich weiß nicht. Vielleicht. Man übertreibt. Bei Ihnen ist alles neu aufgebaut. Solche Wände reden nicht mehr. Es sind die alten Mauern, die reden. Nur vielleicht die Nervosität und der Verkehr in den Straßen. Das Wispern und Raunen war schon vor dem Krieg zu hören. Vielleicht das Rieseln des Sandes in den Mauern. Vielleicht. Oder die abbröckelnden Steine. Vielleicht. Man weiß es nie genau. Der jedenfalls, der Angst hatte, schoss wohl zuweilen aus dem Schlaf empor und lauschte, ob dies Stimmen seien oder das Geräusch von Leder- und Stiefelschritten. Auch die alltäglichsten Dinge werden in Zeiten der Angst zu Zeichen der Gefahr. Im Krieg? Ja, damals. Sie lebten schon damals in diesem Haus? Ich bin seit 8 Jahren pensioniert. Ich war Lehrer, Volksschullehrer. Ein interessanter Beruf. Interessante Konversation, nicht wahr? So interessant war der Beruf übrigens gar nicht. Ich war gewissermaßen zu Hören berufen. Aber ich hatte keine Ahnung, was dieses Höre war. Ich spekulierte dann ein bisschen. Hören Sie was? Ah ja. Das ist meine Frau. Emil, ich hab dich doch gebeten, im Korridor das Licht... Welches Licht? Das Licht im Korridor. Das Licht was? Zu löschen, du weißt es. Mit einer Handbewegung ist es ausgeknipst. Wenn du was vergisst, der elektrische Zähler vergisst es nicht. Mein Mann lebt zuweilen in weiter Ferne, wissen Sie? Nun? Habt ihr euch über die Wohnung unterhalten? Sie ist ja gewiss klein und teuer, nicht wahr? Man muss so vieles überholen und nachholen, verstehen Sie? Siehst du? Nun, ich will nicht länger stören. Ich bin bloß heraufgekommen, um das Licht zu löschen. Die Zähler sind leider nicht aufzuhalten. Eben, ja. Die Zähler sind nicht aufzuhalten. Ihre Frau ist sehr aufmerksam. Aufmerksam, und da haben Sie recht. Die ist sehr aufmerksam. Das Geld, das ich damals verlor, weil ich zu Hören berufen war oder eben nicht gewesen war, dieses Geld gehörte ihr, meiner Frau. Wir einigten uns dahin, dass ich meine Schulden ihr gegenüber mit Nachhilfestunden wieder einbrachte. Eine lange Zeit, mein Herr. Eine sehr lange Zeit, wenn man keine Kinder mehr hat. Haben Sie Kinder? 2. Ja, 2 Mädchen. 9 und 7. 2 Mädchen. Spielen die beiden noch mit Puppen? Und ob? Ja? Wirklich? Natürlich. Warten Sie, drüben im Nebenraum, da steht noch eine Kiste, die wohl nicht mehr abgeholt wird. Hier, ein Teddybär mit mehr blauen Augen. Eines der Augen hängt bloß noch an einem Faden. Oh. Bitte, bringen Sie das Ihren Kindern. Das Fell scheint fast echt. Riecht ein bisschen nach Mottenkugeln, aber das verliert sich. Die Puppe, der Teddybär, gehörte dem Mädchen, das hier wohnte. Während des Krieges? Ja, wie kommen Sie darauf? Sie oder Ihre Frau, Sie sagten, dass dies Zimmer seit Jahren leer stand. Was? Habe ich das gesagt? Meine Frau, also ich erinnere mich nicht genau, dass ich es gesagt habe, aber es stimmt. Ja, Sie sprachen von den Geräuschen in der Mauer, in der Wand, von jemandem, der Angst hat. Ein Deutscher lebte hier, ein Deserteur, zusammen mit dem Mädchen. Aber ich glaube nicht, dass der sich gefürchtet hatte. War sehr sorglos, ein Riese, mehr als 2 Handbreit größer als Sie. Als ich? Ja, 4 Tage, bevor alles zu Ende ging, die Besetzung der... Abzug der Deutschen. 4 Tage zuvor, da holten sie ihn. Die Stadt war fast ganz ruhig. Geschossen wurde fast nicht. Erst in den allerletzten Stunden, als die Widerstandsleute aus allen Löchern auftauchten und als unter jedem Torbogen, unter dem eine Zigarette glühte, einer mit einem Gewehr oder mit einer Maschinenpistole wartete. Ein Deutscher, sagen Sie? Ja. Wir nannten ihn den Riesen. Ein Deserteur? Damals hat er sich schon mehr als 2 Jahre bei uns, ich meine in diesem Hause, versteckt. Er und das Mädchen waren zusammen auf dieser Etage, in diesem Zimmer. Und er ging ein und aus, als sei er wie jeder andere in dieser Stadt. Als wisse kein Mensch, dass er ein Deserteur war. Sogar nachts ging er aus, trotz der Verdunklung und trotz des Ausgehverbots. Das soll ja alles Mögliche damals passiert sein, Dinge, die heute nicht mehr zu übersehen sind. Ja, jedenfalls kam er oft bei Tagesanbruch zurück und das Mädchen legte jeweils Orangen vor das Fenster. Orangen? Ja, freilich. Orangen. Als Zeichen, dass keine Gefahr drohe. Weiß der Himmel, wo das Mädchen die dauernd beschaffen konnte. Wenn sie mal keine beschaffen konnte, dann waren es Äpfel. Dort, wo sie im Augenblick sitzen, da lag immer ein Papier mit Tabakblättern und Apfelstückchen oder Orangenschnitzen. Es gab natürlich nur wenig Tabak damals, aber das Mädchen beschaffte immer welchen. Der Tabak, der roch gut. Ich bin selber Pfeifenraucher. Rauchen Sie? Nein, nicht mehr. Seit einem halben Jahr nicht mehr. Ich dachte es. Ihre Hände sind unruhig. Der Deserteur, von dem Sie sprachen, lebt er noch? Nein, nein, nein. Der ist tot. Als Sie ihn in den Keller geschleppt hatten und beinahe eine halbe Stunde unten geblieben waren, da sah er aus wie eine zerfetzte Tanne. Die Zähne in seinem Mund standen so quer wie Gräser nach einem Gewitter. Scheußlich. Ja. Im Keller entdeckten sie dann auch den Kohlenhaufen und sie jagten ihn wenigstens 8-mal hinauf. So viele Male schaffte er es. Einer stand oben und warf ihn wieder hinunter, wenn ihn der zweite Fischimann und ein Deutscher mit Scheuerhaken und Schaufeln hinaufgetrieben hatten. Schließlich ließen sie ihn liegen. Er lebte noch, trotz allem. Und Leute aus der Nachbarschaft versteckten ihn in einem anderen Keller. Andern nachts, da holten wir ihn dann zurück. Wir vermuteten, dass sie ihn als tot liegen gelassen hatten. Es war ein Abend wie heute. Bloß kein Fliedergeruch. Es war Herbst. Und wie jetzt phosphoreszierten die Stämme der Bäume. Aber zur Sache. Wo möchten Sie denn einziehen? In spätestens 2 Tagen ist das Zeug trocken. Bloß das Fensterbrett muss noch angestrichen werden und der Wandkasten. Der Tisch da, die 2 Stühle, das Bett und ein paar Kissen und Decken gehörten dem Mädchen. Briefe auch und solches Zeug. Zeug? Naja, das ist das Einzige, was das Mädchen zurückgelassen hat. Welches Mädchen? Na eben, das Mädchen, das mit dem deutschen Deserteur hier lebte. Sie war klein und zierlich, und er war ein Riese. Oh, ein Riesenkerl. Aber wahrscheinlich war er gar kein Riese, sage ich immer. Wahrscheinlich rollte er in seinem Riesenkörper wie eine Kugel auf und ab, wie eine Fracht, die sich in einem schlingernden Schiff losgelöst hat. Riesen sind verlorene Kinder. Haben Sie das nie bemerkt? Doch das Mädchen liebte ihn, ich bin ziemlich sicher. Trotzdem oder gerade deswegen. Und ich denke, er liebte sie wegen der Orangen. Wegen was? Der Orangen. Das Mädchen kam meist spät nach Hause. Zuweilen war sie Platzanweiserin in einem Kino und zuweilen arbeitete sie als Zigarettenmädchen in einem Nachtlokal, das von den Deutschen frequentiert wurde. Wir hörten, wie sie den Namen rief, wenn sie den Türknopf gezogen hatte. Aber meist war sie vor ihm da und legte die Orange vor das Fenster. Er kam später oft betrunken, sodass das Mädchen ihn raufholen und raufschleppen musste. Er riss Tische um, Stühle und fiel hin. Und im Badezimmer wurde unaufhörlich gespült. Und dann war es meist still und man hörte das Mädchen summen und singen. Sie war klein und zierlich und dunkelhaarig. Ein richtiges Kindergesicht. Eigentlich hätte sie sich überhaupt nicht schminken dürfen, so klein mädchenhaft war ihr Gesicht, wie von Kirschen verschmiert. Und dann erwischten Sie ihn also? Sie? Wer Sie? Ach so. Ja, Monate später. Zuweilen kam er nachts die Straße herauf, vergnügt und singend. Überall öffneten sich Fenster und die Nachbarn guckten zwischen den Läden hervor, aber es geschah nie etwas. Einmal trug er einen völlig zerfetzten Schirm in der Hand und zog einen verdreckten, verfilzten Fuchspelz hinter sich her, so ein Ding, das Damen um den Hals tragen. Die Orangen lagen wieder vor dem Fenster in jener Nacht. obwohl das Mädchen noch gar nicht zu Hause war. Ich wollte nach oben gehen, in den dritten Stock, um ihn zu warnen. Und da kam sie nach Hause, in diesem Augenblick. Der Riese stand halbnackt auf der Treppe und stürzte ihr entgegen. Sie hielt in beiden Armen Lebensmittel, Orangen, Konservendosen, was weiß ich. Und das alles kollerte die Treppe hinunter. Also wie gesagt, er war ja ziemlich betrunken, aber er trug sie dennoch die Treppe hinauf. Und oben ließen sie die ganze Zeit die Tür offen. Am nächsten Morgen sangen sie mit lauter Stimme. Ja, den ganzen Tag. Haben Sie Kopfschmerzen? Ich? Nein, meine Augen. Die Beleuchtung, was? Nicht wahr? Zu grell. Die kahlen Wände und die weiße Decke, es blendet. Soll ich das Licht ausdrehen? Bitte ja, für ein paar Augenblicke. Mhm. So, ein bisschen Licht kommt ja auch von der Straße herein. Soll ich Ihnen ein Glas Wasser oder irgendeine Pille oder sowas holen? Und nicht nötig, nein, danke. Dankeschön. Ist das Ihre Frau? Ja, möglich. Ja, einen resoluten Schritt, Ihre Frau. Ja, gewiss. Ist das Ihre Frau? Na, ich glaube schon, wer sonst? Ja, ich fragte nur so. Da steht jemand im Korridor. Ich sprach Ihnen ja von den Geräuschen, die man in diesem Hause hört. Besonders nachts, da alte Häuser. Bitte drehen Sie das Licht wieder an. Ja, jemand steht vor der Tür, glaube ich. Ja, da draußen ist niemand. Sehen Sie? Man täuscht sich, wenn man wartet. Ja, ich habe nicht gewartet. Ja, ich warte seit langem. Und dabei gibt es gar nichts, auf das zu warten wäre. Sie sind ein erfolgreicher Mann, glaube ich. Da hat man wenig zu warten. Wenn man erfolglos ist, wenn man bezahlen muss, was man Jahre zuvor verbrochen hat, oder wie immer man das nennen will, wenn man Abzahlungsgeschäfte regeln muss von Tag zu Tag, dann sitzt man wie in einem Wartesaal frühmorgens um 2:30. Man sitzt da zwischen Koffern und dem kalten Zigarettenrauch und dazwischen erscheint ein Uniformierter und fragt nach den Papieren. Man hat die Papiere und der Mann, der geht wieder. Aber man wartet noch immer. Keine Stunde ist länger als die zwischen 3 und 4 morgens. Der Tag kommt nicht und die Nacht will nicht aufhören. Ja, es ist 10 Uhr. Ja, jetzt ist es 10. Also wenn Sie Lust haben, dürfte ich Sie noch zu einem Glas einladen, gegenüber im Bistro oder sonst, wo immer Sie wollen. Einverstanden. Gehen wir auf einen Schluck zu Maurice hinüber. Das ist eine gute Idee. Hi, Bart, die Glühbirne ist Fortune Folger. Nein. Warten Sie. Das war doch meine Frau vorhin. Die hat die Sicherung rausgeschraubt. Passen Sie auf, ein paar Schritte müssen wir jetzt in den Dunkeln gehen. Hier? Ja, hier geschah das zuletzt alles. Geschah was? Na, schauen Sie aus dem Fenster. Das ist der Hinterhof. Habe ich Ihnen davon nichts erzählt? Nein. Habe ich nicht? Kommen Sie, vorsichtig, die Treppe. Ihre Frau ist in einem Hotel, sagten Sie? Ja. Ja, wollen Sie sie denn nicht holen, damit sie sich die Zimmer anschauen kann? Vielleicht gefällt es ihr nicht. Oh, ich denke schon, es wird ihr gefallen. Ja, es wird ihr bestimmt gefallen. Ich denke an morgen und gestern, an alle Tage. Wer legt sie noch auf die Waage? Wer hat nicht große Langeweile, trotz der Eile, mit der wir die Zeit durchrasen? Ich schaue durchs Fenster zu den Raben. Was ist es, was wir noch haben, außer der Zeit? Du wartetest oder ich wartete, so war jede Nacht und über allem stand die Angst. Liebt man stärker mit der Angst, sprich. Ich brauchte keine Angst. Ich hätte dich auch ohne Angst lieben können. Wirklich lieben? Freilich. Du bist ein Riese. Dir fällt alles leichter. Riesen fällt alles schwerer. Es gab kaum eine Schwelle, über die ich nicht stolperte. kaum einen Türrahmen, an dem ich nicht meinen Schädel anschlug. Ich hatte ein rotes Seidenband über die Tür gehängt, damit du daran denkst. Aber dein Dickschädel kümmerte sich natürlich nicht darum und vergaß dauernd, was das Seidenband bedeutete. Das Wichtige habe ich nie vergessen. Riese, so nannte ich dich immer. Riese. Ja, ja. Du. Was denn? Eigentlich könntest du etwas mehr Charme aufbringen. Schließlich haben wir in dieser Stadt unsere schönste Zeit verlebt. Gar nicht weit von hier, bloß zwei Straßen weiter. Und nun hocke ich allein in diesem langweiligen Hotelzimmer und führe Gespräche mit, ich weiß nicht. Mit einer Grammophonplatte, zu der du mich gemacht hast. Lass das. Sag, ist es dort auch so langweilig? Dort, wo du bist? Ich bin, wo ich bin. In deiner Erinnerung. Seit Jahren. Sei lieb. Ist es dort auch so langweilig? Dort. Tag für Tag wiederhole ich dir, ich existiere in deiner Erinnerung. Im Augenblick bin ich also bei dir. Sitzt du auf meinem Bettrand? Meinetwegen. Schaust du mich an? Ich schaue dich an. Wenn ich wenigstens deine Augen sehen könnte. Kannst du mich nicht berühren? Sag mal, pfeifst du? Ja, ich pfeife mir eins. Du beginnst mir wirklich auf die Nerven zu gehen. Sollte ich schon längst. Du weißt ja, wenn ich dir auf die Nerven gehe, geht dir niemand auf die Nerven als du selber. Ich bin 14 Jahre älter als damals. Kannst du mich sehen? Ich sehe mit dir. Nichts hat sich verändert. Onkel Jeannot, der Concierge, der sich in seinen blauen Tabakrauch hüllt und darüber nachspinnt, ob er mit dem Geld, das ihm die Nachhilfestunden einbringen, frei werden kann. Frei von den scheelen Blicken seiner Frau. Ich sehe Tissot, der auf dem Markt mit dem Ärmel die Fische blank scheuert und missmutig die Fliegen vertreibt. Clermontin, dem sie am Tag, als die Sieger kamen, bös zugesetzt haben und der nun kalkweiß und mit angenagtem Magen seine chinesischen Nippsachen anstarrt und auf die letzte Stunde wartet. Maurice, drüben im Bistro, der nur an eines glaubt, der Spucke-Spucke ist, weshalb er die Gläser schon gar nicht abwischt. Bossu, Le Grand, Dardin, Divard, Cuvier. Überall ist ein bisschen Schuld. Überall klebt es, das bisschen Schuld. Wie ein lästiges Spinnennetz in einer feuchten, halb vergessenen Nische. Kein Fleck der Welt, wo nicht Schuld wäre. Die Haut, die die anderen zum Markte tragen, scheint ein Königreich verglichen mit der eigenen Haut. Schau dich an, dich selber. Du lebst. Und du langweilst dich. Warum? Weshalb? Mein Mann... Lass das. Sprich von dir oder lass es. Du quälst mich. Sprich von dir. Du warst immer so. Sprich von dir. Du wiederholst dich. Du bist es, die mich zur Wiederholung zwingt. Ich bin eine Grammophonplatte, du weißt es. Ich bin eine Grammophonplatte, du weißt es. Du weißt es, du weißt es, du weißt es, du weißt es. Nein, bleib, bleib. Du weißt es, du weißt es, du weißt es, du weißt es, du weißt es. Ich bin nicht mehr als eine Grammophonplatte, du weißt es, du weißt es, du weißt es, du weißt es, du weißt es, du weißt es, du weißt es. Du weißt es, ja. Liebst du mich? Liebst du mich noch immer? Du hast mächtig zugenommen. Liebst du mich noch? Vielleicht. Bleib, ich frage nicht mehr bestimmt. Ja, vielleicht. Vielleicht, vielleicht, was kaufe ich mir dafür? Was kaufe ich mir dafür? Ich hab genug, ruf mich später wieder. Dein Mann ist mit dem Concierge ins Bistro hinübergegangen. Ich weiß, ich weiß. Eben? Du weißt alles, was ich sage. Es wird keinen Tag und keine Stunde geben, keinen Augenblick, wo du nicht weißt, was ich sage. Bleib noch, bitte! Jede Stunde, die du mit mir verbringst, ist eine Stunde weniger. Der Wind bläst die Blätter des Wandkalenders auf und ich bin nirgends als in deiner Erinnerung. Lass mich. Lass mich. Lass mich. Eigentlich denke ich nie an jene Tage zurück. Oder bloß dann, wenn ich die raschen Schritte eines Mädchens höre. Es waren Schritte, wie man sie in den Dörfern im Süden hört. Auf Steintreppen oder Marktplätzen. Klappernd, klingend und behutsam. Da drüben ist das Bistro. So, da wären wir. Bonsoir, Monsieur. regnet. Ekelhaft, nicht? Salut, Maurice. Definalo. Ich denke, wir bleiben hier an der Theke stehen. Das ist angenehmer, was? Haben Sie es schon vernommen? Kardinal Ponente ist gestorben. Ponente? Katholisch. Ja. Ich vermute es. Definalo. Auch ein Glas zu füllen braucht Zeit. Als Diogenes im Fass einmal gefragt ist das Fass noch hier oder im Keller unten? Welches Fass? Naja, die Flasche meine ich. Ja, geh ja schon. Der Deserteur, von dem Sie erzählten, wer hat ihn denunziert? Ja, man weiß es nie genau. Das Mädchen hatte eine Stelle in einem Kino, an der Kasse oder als Platzanweiserin. Eines Abends wurde sie von einem deutschen Offizier nach Hause begleitet. Wir standen am Fenster, hinter den verschlossenen Läden, meine Frau und ich. Der Offizier hatte seine Hände auf ihre Schultern gelegt und redete auf sie ein. Sie unterhielten sich sehr lange. Und dann? Dann, kurz darauf, in den allerletzten Tagen, da kam der Geheimpolizist und die Wischi-Häscher. Sie zogen die Schuhe aus und schlichen auf den Socken die Treppe hinauf. Das Mädchen und der Deutsche, also der Deserteur, spielten oben Buhl mit den Orangen. Ja, das taten sie oft, ja, trotz der Hungerzeiten. Sie schrieben die Resultate mit farbiger Kreide auf die Tapeten. Meine Frau ärgerte sich gründlich. Aber wir mochten die beiden. Meine Frau, also jedenfalls, mochte ihn, denn der Deserteur, fast jeden Tag oder Abend pflegte etwas nach Hause mitzubringen. Eier, Gemüse, einmal sogar ein halbes Schwein. Was mich betrifft, ein Deutscher weniger gegen uns, pflegte ich zu sagen. Das ist fast so gut wie einen töten oder einen Eisenbahnzug in die Luft springen. Sabotage stand ja damals hoch im Kurs. Aber ich bin kein Kämpfer. Definalo. Merci, Louis, merci. No? Zum Wohl. Zu Ihrem Wohl. Aha, vos amour. Und Ihrer Frau, gefällt es in unserer Stadt, sagen Sie? Doch, doch, ja. Sie ist sozusagen hier aufgewachsen. Ja, sie hatte Kopfschmerzen heute Abend, war zu angestrengt von der Fahrt. Und so habe ich mich eben ein bisschen allein auf die Suche gemacht. Ja, ich verstehe. So, so. Tja. Na, überall trifft man Schicksale, die der Krieg... Krieg? Die Leute, meinen Sie? Es gab überall Verräter. Verrat ist alltäglich, im Krieg ohnehin. Sicher, sicher. Schauen Sie sich Maurice an, den Bistrobesitzer. Für ein Paket Zigaretten, da hätte er jeden geliefert, auch einen Deserteur. Aber Maurice fürchtete sich damals vor allen, vor den Deutschen und seinen eigenen Landsleuten. Das war seine große Chance eben, dass er Angst vor allen hatte. Noch ein Glas, Monsieur? Die Gläser sind klein. Als ob das unser Fehler wäre, ja. Ja, noch ein Glas. Bitte, das ist meine Runde, wenn Sie erlauben. Ja, ich erlaube. Das Gesicht des jenes Offiziers, das werde ich kaum vergessen. Er war ziemlich jung, mit blonden Wimpern und einem fast kahlen Kopf. Eigentlich schien er eher korrekt als schlecht. Ja, man weiß es nie genau. Also Sie denken an den Offizier, der nachts vor Ihrem Hause stand, ja, damals? Ja, ja. Nun, als Sie ihn zum zweiten Mal holten, da war er dabei, jener Offizier. Sie kamen dröhnend ins Haus gerast, Trepp auf, Trepp ab, knallten ihre Stiefelschritte und Gewehrkolben. Er war noch immer halb bewusstlos und sie schleppten und trugen ihn zur Hochparterre-Treppe, wo er zusammensackte und im Geländer hängen blieb. Einer band ihm ein Seil um den Hals, das fast doppelt so lang war wie die Fallhöhe. Dann warfen sie ihn wie eine Vogelscheuche über die Brüstung und schossen hinter ihm her. Das war alles so sinnlos. Ich meine die Art, wie sie ihn töteten. Hängen hätte genügt, oder erschießen, oder der Sturz über die Brüstung. Aber sie taten, als biete jede Art der Hinrichtung auch eine besondere Möglichkeit des Überlebens. Nicht nur des Sterbens eben, sondern auch des Überlebens. Wann, sagen Sie, kann man die Wohnung beziehen? Ja, wie ich schon sagte, übermorgen, in den nächsten Tagen jedenfalls. Du galoppierst durch das Leere, Bare, dein Wiehern hallet ungehört. Nur in den Zähnen fühlst du die Kandare des grauen Reiters, den du nie gesehen. Sag, war es so schrecklich? Jedenfalls lebte ich noch ein paar Augenblicke, als ich auf dem Asphalt aufklatschte. Dann wurde alles weiß. Wenn man stirbt, wird's nicht dunkel, es wird weiß. Das waren die Schnellgerichte damals, die allerletzten. 3 Tage später tanzten die Leute wie die Besessenen um die einziehenden Panzer. Und du? Du standest nicht dabei? Nein. Wo warst du? Ich arbeitete. Man suchte dich. Ist das ein Beweis? Randalierende Patrioten verprügelten gewisse Frauen und schoren ihnen die Köpfe kahl. Ich bin keine gewisse Frau. Aber du warst ein gewisses Mädchen, in ihren Augen, nicht in meinen. Ach, diese verdammte... So spricht eine Dame nicht. Du trägst teure Kleider. Düsseldorf. Fast so gut wie Paris. Abgesehen davon könnte ich sie mir ja auch aus Paris schicken lassen. Tatsächlich? Lass das. Erzähl von dir, von heute. Gibt es nicht. Also von früher, erzähl von früher. Wovon? Von dir. Deinen Verwandten und Tanten, deinen Onkeln und Brüdern, von allen. Von allen, die dich erfüllten. Von allen, die dich zu etwas mehr machten. Von denen es wirklich zu erzählen gibt. Du warst mit ihnen, du warst immer mit allen und alle waren in dir. Gott, warum sind die Leute so mager? Warum sind sie alle so dünn? Vielleicht sind sie alle so dünn, so suppendünn, aber wenn du von ihnen sprachst, sag was, erzähl was. In Wirklichkeit lebte er einzig mit einer Botanisierbüchse in und außerhalb einer Botanisierbüchse, wichtiger als seine Ärztepraxis. In Wirklichkeit lebte er einzig mit einer Botanisierbüchse in und außerhalb ja, einer Botanisierbüchse, das, wichtiger als seine Ärztepraxis. Aber ich kann dich nicht verstehen, du sprichst zu rasch. Die Platte läuft wieder ab. Spürst du das nicht? Ich weiß wirklich nicht, aber ich möchte noch ein Stück davon. Bitte, bitte, sprich langsam. Onkel Laban zum Beispiel. Ja, der Arzt, nicht wahr? Er war Arzt. Als er starb, waren die lokalen Blätter voll von Lobpreisungen. In Wirklichkeit lebte er einzig mit einer Botanisierbüchse, in und außerhalb einer Botanisierbüchse. Wichtiger als seine ärztliche Praxis war für ihn diese Botanisierbüchse mit Blumen, Wurzeln, Blüten und Blättern, die er zu Hause zu winzigen Teppichen verflocht. Reklamemuster des fetten Talgrases mit eingewobenen getrockneten Heublumen von violetter Mattheit oder in bleichem Mandarinorange. Wer immer das Wartezimmer betrat, stolperte über Vasen mit Stängeln und Halmen. Man atmete nichts als die botanischen Beuten in seinem Hause. Im Hintergarten breitete er wochenlang seine Hemden aus, bespickt mit Blumenkronen und gezackten Blättern, und ließ sie von der Sonne bescheinen. Sie lagen dort, auf den Hemdstoffen. Und wenn er sie nach Sommerende wieder hereinholte, hatten sich die Konturen abgebildet, mehr oder weniger. Meist waren die Hemden samt den Gräsern und Blumen brüchig geworden und halb verfault. Doch wenn es glückte, sah man Striche, verwackelte Dreiecke und Trapeze. Er stopfte Petersilie in die Schwären seiner Patienten. Es gab kein Gras, das nicht half. Die Badewanne ähnelte einem Heustock. Niemand verblutete in Onkel Labans Praxis. Man vergraste. Er starb rechtzeitig. Eine Gehilfin hatte ihn verklagt. Als Beweismaterial brachte sie ein Betttuch, auf dem die Gerichtsmediziner einzig Chlorophyllflecken feststellten. Sie verlor den Prozess und erdrosselte sich aus Scham mit einer feuchten Weidenrute. Am Grab las ein befreundeter Geistlicher aus dem botanischen Bestimmungsbuch. Am Grab las ein befreundeter Geistlicher aus dem Botan. Nein, nein, bleib! Die Zeit verrinnt. Weißt du noch, wie wir... Weißt du noch? In der Erinnerung leben wir von Lappalien, die die Vergangenheit hübscher machen. Eine Geste, ein vertrautes Scherzwort im Bett. Der stotternde Kellner mit den braunen Wollsocken und die Orangen. Die Orangen, die du vor das Fenster legtest. Orangen? Die Orangen. Wo kamen sie eigentlich her damals? Die hast du wahrscheinlich gebracht. Nein. Also, wo kamen die Orangen her? Die Orangen? Ach, aus Nordafrika? Ja, ich erinnere mich. Aus Nordafrika, Marokko oder so? Ich frage, woher sie kamen. Wer? Die Orangen. Die süßen, orangefarbenen Orangen, die die Großen des Kriegs zuweilen unter den Tisch fallen ließen. Ach, die süßen, orangefarbenen Orangen, die die Großen des Kriegs zuweilen unter den Tisch fallen. Nein, nein, bleib, bitte, ach, bleib. Die die Großen des Kriegs zuweilen unter ihren Tisch fallen ließen. Schämst du dich eigentlich nicht? Diesen Ton möchte ich mir verbieten. Lass diesen Blödsinn! Ich kann mich nicht verschwenden, bloß damit meine Stimme bei dir zu vernehmen ist. Und auch meine Stimme kannst du nur hören, wenn ich dir gegenwärtig bin. Ich habe keine anderen Fragen zu stellen als die von gestern. Ich bin in der Vergangenheit. Komm, komm zurück! Ich kann nur durch dich zurückkehren. Für den Augenblick. Für einen einzigen Augenblick. Versuch, mich zu sehen. Ich sehe dich. Du glaubst, mich zu sehen. Du glaubst, mich zu hören. Aber die Gegenwart ist stärker. Das ist richtig so. Du bleibst, wer du bist. Und du wirst leben ohne mich. Das tust du schon lange, aber ich bin deine faule Ausrede. Verzeih doch, es ist so. Versuch, mit dir zu leben. Ändere dein Leben, wenn es dir nicht gefällt, aber lebe nicht mit mir, mit einer Grammophonplatte. Aber was soll ich denn tun? Was soll ich denn? Immer nur das Heute und das Heute und das Heute. Gesteh dir selber ein, dass du mich verraten hast. Gesteh es. Nicht meinetwillen oder um irgendeiner irdischen Gerechtigkeit willen. Gesteh es ein. Deinetwillen. Jeden Tag, den du mich rufst, um das Alte zu repetieren, tust du dir und mir Gewalt an. Ich bin nicht unsterblich für dich. Du kannst mich immer wieder rufen und ich werde kommen, weil ich kommen muss. Aber eines Tages, eines Nachts, wenn du mich wieder gerufen hast, werde ich tatsächlich nur noch die alten Phrasen ableiern. Meine Stimme wird bei jedem Wort absinken, nicht nur hier und da, nicht nur bei jedem Satz, sondern bei jedem Wort. Bei jeder Silbe. Und dann wirst du mich wirklich getötet haben. Dann erst, an diesem Tag, wirst du mich umgebracht haben. Denk daran. Denk jetzt daran. Lass die Toten begraben. Wie soll ich das tun? Ich kann dir nicht helfen. Niemand kann dir helfen. Und nun denn, leb wohl. Bitte bleib. Leb wohl. Sag, dass du mich liebst, sag's. Ich habe dich geliebt. Mehr als alles in der Welt. Leb wohl. Leb wohl. Es war, als hätte sie überhaupt nie gelebt. Ein paar Mal schrieb ich an ihre Verwandten in Lyon, dann irgendeine Cousine in Nantes. Aber auch dort wusste man nichts. Nicht einmal die Ämter und Behörden. Es war, als hätte sie nie gelebt. Ob das Mädchen ihn geliebt hat? Wen? Den Soldaten, den Deserteur. Vielleicht. Als sie ihn umgebracht und das Haus wieder verlassen hatten, da wagten sich die Hausbewohner wieder aus ihren Wohnungen. Sie standen flüsternd im Treppenhaus. Und dann erschien das Mädchen. Leise singend oder auch weinend. Sie hatte bloß ein paar Kleider über den Arm geworfen, ein paar Röcke, trug einen kleinen Koffer und das rote Seidenband, das hielt sie in der Hand, das Band, das sonst über der Tür hing, damit der Riese den Schädel nicht anschlug am Türrahmen. Ja. Sie ging so lautlos an den Hausbewohnern vorbei wie ein Fisch im Aquarium. Ein Fisch im Aquarium? Ja. Sie halten Ihren Hut wie ein Stück Blech zwischen den Fingern. Entschuldigen Sie, ich bin zerstreut, eine geschäftliche Angelegenheit. Was ist denn Ihre Branche? Tuchstoffe, hauptsächlich. Warum fragen Sie? Oh, einfach so. Und nun müssen Sie bald zurück? Leider ja, dringende Angelegenheiten. Für Dringendes sollte man sich Zeit lassen. Ich lasse mir Zeit. Meine Angelegenheit ist auch dringend, aber lasse mir Zeit. Ich könnte davonlaufen, wegfahren von all den Schulden, so, einfach so. Sind die sehr groß, Ihre Schulden? Schuld ist Einzahl und klein. Schulden sind Mehrzahl und groß. Bei Mehrzahl geht es ums Geld. Bei Mehrzahl kann man also helfen? Nein. Ja, nein, klingt nicht überzeugend. Das erste Wort übrigens, das mich nicht überzeugt. Sie darf es in meinem Fall nicht überzeugen. Schulden... Schulden? Schulden zu bezahlen ist nicht Ihre Angelegenheit. Ihr Geschäft läuft und Sie lieben Ihre Frau. Mein Geschäft läuft nicht und ich liebe meine Frau nicht. Es scheint einfach. Es ist einfach. Für Sie jedenfalls. Na, dann lassen wir das. Wohin fahren Sie denn morgen? Wir sollten es nicht lassen. Ich meine, ich will es nicht lassen. Aber was denn? Meine Schulden? Verzeihen Sie, ja. Ich rede von Ihren Schulden. Die sind zu bewältigen, ohne weiteres. Ohne weiteres nicht? Ich bin der Einzige, der sie bewältigen könnte. Nehmen wir an, dass Sie... Und dass ich was? Dass Sie in einer Lotterie gewinnen, bei einem Glücksspiel. Das wäre meine Lotterie, mein Einsatz, mein Glück, mein Gewinn. Und damit wäre ich einverstanden. Jemand, irgendjemand könnte es Ihnen noch schenken. Ich würde es nicht annehmen. Das ist doch lächerlich. Das könnte ich sein, zum Beispiel. Das Beispiel ist schlecht, Sie könnten es nicht. Es würde mir helfen, aber Ihnen nicht. Aber es geht doch nicht um mich. Um wen es geht, das ist Ihre Sache. Meine Sache gibt es nicht. Wenn es meine Sache überhaupt gäbe, so wäre ich nicht hier. Meine Sache darf es nicht geben. Gibt es nicht, verstehen Sie? Meine Sache gibt es nicht. Ich verstehe. Aber Sie gehen mich nichts an. Sie interessieren mich einen Dreck. Ich weiß, ich bin Luft für Sie. Ich möchte nicht atmen in Ihrer Luft. Die meiner Umgebung ist muffig genug. Schuld hat einen muffigen Geruch. Haben Sie das nie bemerkt? Auch ich rieche muffig. Alle im Quartier riechen muffig. Es muffelt vor Schuld. Ich kann Sie loskaufen aus dieser Muffigkeit. Gehen Sie, ich verachte Sie nicht. Da scheren Sie sich zum Teufel, das ist alles. Vielleicht, aber lassen Sie mir einen Augenblick bitte, ja? Hier. So, hier. Das gehört Ihnen. Damit sind Ihre Schulden bestimmt bezahlt, nicht wahr? Schauen Sie doch bitte die Ziffer an. Weit über die Wohnungsmiete hinaus. Aber nur scheren Sie sich wirklich zum Teufel. Auch meine Geduld hat Grenzen und nehmen Sie den albernen Scheckfetzen mit. Ich werde den albernen Scheckfetzen hier lassen und wenn Sie ihn zerreißen, lasse ich Ihnen das Geld per Post ins Haus tragen. Und wenn das nicht klappt, dann schicke ich es Ihrer Frau. Bar, in sachlichen Banknoten, darauf können Sie zählen, bitte. Bitte, bitte, ich bitte Sie, nehmen Sie das Geld. Ihre Frau soll den Scheck morgen bringen. Sie soll ihn bringen. Ich danke Ihnen. Ich gehe jetzt. Gehen Sie, und Gott oder irgendjemand möge Sie behüten. Wo ist Zahlen? Draußen regnet es. Willst du einen Schirm? Ich habe ein halbes Dutzend liegen gelassen. Wie viel? Ein halbes Dutzend. Was ich dir schulde, will ich wissen. 27 plus Zigaretten 49. Aha. So, hier. Wer war das? Ein Ausländer? Ein Toter. Was soll ich denn mit dem blöden Schirm? Lass das doch. Es regnet. Drüben ist das Kino aus. Ah, Tote. Ein paar Tote sind bestimmt darunter. Man weiß es ja nie genau. Tote? Du meinst Filmleichen. Ja, ja. Naja, ja. Will ich noch ein paar Orangen vors Fenster legen. Orangen? Ja, Orangen. Man weiß nie genau. Gute Nacht. Gute Nacht. Alter Narr. Ich denke an morgen und gestern, an alle Tage. Wer legt sie noch auf die Waage? Wer hat nicht große Langeweile, trotz der Eile, mit der wir die Zeit durchrasen? Ich schaue durchs Fenster zu den Raben. Was ist es, was wir noch haben, außer der Zeit? Du bist zurück? Wie du siehst. Ich dachte, du schläfst vielleicht schon. Aber dann sah ich dich am Fenster stehen. Ich wartete. Soll ich dir was bestellen unten? Eine Tasse Tee? Nein, danke schön. Hast du ihn gesprochen? Den Concierge, ja. Hat er sich verändert? Ich meine... Ich habe ihn ja nicht gekannt früher. Ach ja, natürlich. Er erwartet dich morgen. Er erwartet mich? Ja. Du hast ihm von mir erzählt. Weiß er etwa, wer du... Er hat mich vom ersten Augenblick an erkannt. Obwohl er mich ja kaum gesehen haben kann damals. Vor 16 Jahren. Jedenfalls, er erwartet dich. Ich werde nicht hingehen. Du wirst nicht hingehen. Und seit Jahren sprichst du von nichts anderem als davon zurückzukehren und wenn es nur für ein paar Wochen oder Tage ist. Und nachts liegst du wach neben mir mit offenen Augen und träumst zurück. Ich träume seit langem nicht mehr. Aber du denkst zurück. Auch das nicht mehr. Seit wann denn? Seit heute? Vielleicht. Du wirst hingehen morgen und ich werde ja warten. Ich werde nicht hingehen. Ich werde morgen mit dir zurückfahren, nach Hause. Ich will nicht, dass du mit mir zurückfährst. Ich will überhaupt nicht, dass du zurückkommst. Du willst nicht? Ich will nicht, dass du mit mir zurückkommst. Ich kann zwar nicht neu anfangen, aber ich kann doch einen Schlussstrich ziehen. Willst du dich anzeigen? Anzeigen? Ich könnte mich hier in dieser kleinen Stadt anzeigen. Es gäbe einen Skandal vielleicht. Denn ich habe einen Deserteur exekutieren lassen, einen gesuchten Deserteur. Hast du keine Angst? Nein, nicht mehr. So? Ja, so. Wenn du es verlangst, melde ich mich noch heute Nacht beim nächsten Polizeiposten. Es gäbe Schreibereien hin und her, vielleicht sogar Untersuchungshaft. Und was weiter? Glaubst du vielleicht, ich will dich hinter Schloss und Riegel sehen? Nein, ich glaube nicht, dass du das willst. Aber ich möchte, dass du morgen den Concierge aufsuchst. Wozu? Ich weiß nicht. Um ihm zu danken. Er hat Schulden. Hat er schon damals gehabt. Ja, und ich möchte diese Schulden bezahlen. Ich verstehe mich, es ist das Einzige, was ich tun kann. Das Einzige. Vielleicht ist es bloß Magie, eine Art von Magie, wie man sie kennt, wenn es Überschwemmungen, Aufstände, Revolutionen oder Lawinenopfer gibt. Man spendet. Man spendet. Fast neue Mäntel, fast neue Handschuhe, fast neue Jacken, man spendet. Um das Unglück von sich selbst abzuhalten, um die Überschwemmungen, Lawinen, Erdbeben, Aufstände und Revolutionen von sich selber abzuhalten. Wie armselig. Ja, armselig. Aber wie konnte etwas nicht armselig sein, was ich in all diesen Jahren tat oder sagte. Von jenen Tagen haben wir nie gesprochen, so wie man über irgendeine peinliche Unanständigkeit nicht mehr spricht und Gras über allzu Menschliches wachsen lässt. Und das in einem Land und in einer Zeit, in der man Reichtum und Glück wie Tauben von den Dächern schießen kann. Wie hätte ich oder wie hätten wir davon sprechen können oder wollen? Du dachtest an dein vergangenes Glück, weil das Neue zu leicht war. Ich konnte überhaupt nie an Glück denken. Ich werde auch nie daran denken können. Ich vermag zwar nüchtern und kaufmännisch zu überlegen, aber ich kriege das alles nicht los. Es bleibt, solange du bei mir bist. Solange du bei mir bist, wirst du mich an meine Schuld erinnern. Und vielleicht werde ich dich immer an deine erinnern. Ist das ein Leben? Darum will ich, dass du hier bleibst. Was alles andere angeht, so werden wir uns sicher einigen. Kinder. Auch was die Kinder betrifft. Ich kann das nicht. Du wirst es lernen müssen. Ich brauche es nicht zu lernen. Ich werde morgen mit dir zurückfahren. Zurück? Einfach als Mitfahrerin? Oder mit mir? Mit dir. Ist das dein endgültiger Entschluss? Ja. Weil du sonst niemanden hast? Weil ich sonst niemanden habe. Ja. Gut. Dann brauchen wir wenigstens nicht mehr von Liebe zu reden. Unsere Leidenschaft wird der Alltag sein. Vergiss nicht, dass das alles geschah, weil, ich weiß nicht, weil es damals einen Augenblick gab, da ich mich für dich entschied. Und wenn... Du brauchst nicht zu lügen. Und wenn ich ihn den... Den Deserteur. Ja, wenn ich ihn damals verlassen und verraten habe, dann habe ich dich doch auch wirklich geliebt. Ich muss dich geliebt haben. Ich muss, oder gibt es eine andere Erklärung? Sag, gibt es eine andere Erklärung? Es kann keine andere geben, ja oder nein? Es könnte viele andere Erklärungen geben. Vielleicht sogar eine wahre Erklärung. Aber zuweilen überschätzt man die Wahrheit. Was soll ich mit der Wahrheit? Ich will bei dir sein. Gut. Ich werde am Fenster stehen und warten. Auf meine Art. Was soll das heißen? Ich werde dem Concierge, Onkel Janot, wie du ihn nennst, so lange Geld schicken, bis er müde wird, das Geld zurückzuweisen. Ja, mein Fenster wird weniger romantisch sein als deines damals. Bloß die Luke zu einem Postschalter, hinter dem ein Beamter sitzt. Ich will helfen und man kann mit Geld helfen, Schuldhinrehe. Gut, ich werde ihn aufsuchen. Noch heute Nacht. Er wird auf mich warten. Ich bin sogar sicher, dass er auf mich wartet. Es ist bald Mitternacht. Er wird warten. Wo ist mein Mantel? Hier. Es wird spät werden. Ich werde das Licht brennen lassen. Du wirst trotzdem einschlafen. Dann lösch das Licht. Wenn du kommst. Das war das Hörspiel Orangen vor ihrem Fenster von Jürg Federspiel. Es sprachen der Fremde Ernst Schröder, der Concierge Gustav Knuth, die Concierge Elisabeth Lennartz, die Frau Mirjam Spörri, der Riese Wolfgang Reichmann, Maurice Kurt Beck, fremde Stimme Matthias Wiemann, Regie Kurt Hirschfeld. Eine Produktion des HR mit dem NDR aus dem Jahr 1964. Das Geschehen, das in diesem Hörspiel zurückgerufen wird, lag knapp 20 Jahre zurück. Ein Verrat und ein Mord, der die Täter aneinander fesselt durch ihre gemeinsame Schuld. Andere Konsequenzen haben sie nicht zu fürchten. Es ist in diesem Zusammenhang interessant, zwei Biografien von Künstlern zu betrachten, die damals im Studio in Zürich für die Aufnahmen zusammenkamen. Die Rolle der Denunziantin wurde von Mirjam Spörri gespielt. Sie wurde 1931 als Mirjam Feinstein in Rumänien geboren. Ihr Vater war vom jüdischen zum evangelischen Glauben übergetreten und arbeitete in Rumänien für die norwegische Mission. Während des furchtbaren Pogroms von Lajy, bei dem über 13.000 Menschen starben, wurde auch er von den Faschisten ermordet. Mirjam Spörris Mutter war Schweizerin. Sie konnte sich mit ihren 6 Kindern in die Schweiz retten. Da war ihre Tochter Mirjam 10 Jahre alt. Mirjam Spörri starb im Jahr 2010 in Zürich. Der Regisseur des Hörspiels Orangen vor ihrem Fenster war Kurt Hirschfeld, 1902 in Lehrte als Sohn eines jüdischen Kaufmanns geboren. Er verfasste schon in der Schule Gedichte und Essays. Nach dem Studium ging er bald zum Theater. Er arbeitete ab 1930 am Landestheater Darmstadt. Sein Regiedebüt gab er mit Erich Kästners »Leben in dieser Zeit«. 1933 wurde Hirschfeld entlassen, versuchte, ohne registriert zu sein, bei Freunden in Berlin zu leben, erhielt dann eine Einladung aus Zürich, wohin er emigrieren konnte. Später war er Lektor in einem Verlag, ging als Korrespondent nach Moskau, fand dort eine Stelle als Regieassistent, ging aber zurück in die Schweiz, als ein Kollege von den Kommunisten verhaftet und erschossen wurde. In Zürich arbeitete Hirschfeld ab 1946 als Dramaturg am Schauspielhaus, dessen Direktor er 1961 wurde.